bei einer Radiosendung und fast beiläufig. Eigentlich hat letzte Woche die kalifornische Rap-Legende Dr. Dre angekündigt, ein neues Album herauszubringen, und zwar noch in der kommenden Woche, sprich heute. Eine echte Überraschung, und seit heute Nacht kann man das Album streamen, seit heute Morgen auch digital zumindest schon kaufen. Ein kleiner Paukenschlag im Hip-Hop-Wald. Ein neues Album von Dr. Dre, Compton, der Titel. Er begründete Anfang der 90er den Gangster-Rap mit, war eine der wichtigsten Kräfte im Hip-Hop jenes Jahrzehnts. Er hat das wegweisende Label Death Row Records gegründet und ist bis heute so eine Art Elder Statesman im Hip-Hop. Und während andere heutzutage Insolvenz anmelden, geht es Dr. Dre immer noch prächtig. Die von ihm gegründete Kopfhörerfirma Beats by Dre hatte er im letzten Jahr an Apple für sage und schreibe 3 Milliarden Dollar verkauft. Dr. Dre, eine Figur, die in seinem Genre vielleicht vergleichbar ist mit einem Neil Young im Rock. Und Dre hat sich nicht lumpen lassen und sein Telefonbuch ausgequetscht für dieses neue Album und alles, was Rang und Namen hat, hinzugerufen. Von Kendrick Lamar über Snoop Dogg bis Exhibit und Eminem. Wir reden gleich mit Hip-Hop-Experte Fabian Wolf über diese Platte. Zuvor ein erster Eindruck. Hier ist Dr. Dre, It's All On Me. It ain't easy handling those needs. Baby mama drama, I just need a little time to go to sleep. Record company motherfuckers asking me when I'm gonna release. So much pressure on me. And my homies on my back about me helping them get up off of them streets. Man, what the fuck? And it all falls back on me. I said it all falls down. So, der Vollständigkeit halber, das war Dr. Dre featuring Justice and BJ the Chicago Kid. It's All On Me von seinem Album Compton. Und Fabian Wolf, Hip-Hop-Experte und Musikjournalist. Du bist heute Nacht früh aufgestanden, um den Stream auch pünktlich mitzubekommen. Um 3 Uhr nachts, genau. Einer der großen Namen im Hip-Hop, Dre, aber weil wir ja kein ausgewiesener Hip-Hop-Sender sind, vielleicht trotzdem nochmal zum Einstieg. Was ist das für ein Mann? Was hat der die letzten 25 Jahre gemacht? Die letzten 30 Jahre im Grunde. Also wenn wir eine ganze Liste davon hätten, was Dre so dem Hip-Hop gegeben hat, dann sitzen wir den ganzen Nachmittag hier. Also hat Ende der 80er mit N.W.A. aus Compton den Straßenrap im Grunde erfunden, dann mit seinem Solowerk The Chronic 92 den G-Funk erfunden, hat Eminem groß gemacht, Snoop Dogg rausgebracht, Kendrick in den letzten Jahren, also Kendrick Lamar, der große Rap-Prophet der letzten Jahre, als Producer seine Alben gepusht. Also so eine der 3 wichtigsten Figuren des Hip-Hop generell eigentlich. Heute ist ja relativ plötzlich dieses Album Compton erschienen. Warum ausgerechnet jetzt? Was hat's mit diesem Album auf sich? Im Netz gibt ja so kleine Videos, wo er bei dieser Radioshow in der letzten Woche zu sehen ist und alle ausrasten. Ich glaub's nicht. Doch, nächste Woche kommt es. Warum? Das ist im Grunde Teil der Promophase für den NWA-Film Straight Outta Compton. Also die Geschichte der Band ist ja verfilmt worden. Die läuft gerade in den USA an und bald auch in Deutschland. Scheint auch ein ziemlich guter Film zu sein. Und im Zuge dessen hat Dre gesagt, war er so richtig inspiriert, nochmal zu seinen Wurzeln zurückzukehren und so ein richtiges Compton-Album zu machen. Und das hat er jetzt eben gemacht. Das ist kein Soundtrack zum Film. Also er hat jetzt nicht Songs zum Film geschrieben, die im Film dann auch auftauchen, sondern ist so eher Soundtrack zur Stadt. Also was ihm zur Stadt einfällt, was seine Geschichte ist, nochmal ein bisschen rekapituliert und natürlich sich dafür auch viele Gäste ins Boot geholt. Ich habe am Anfang gesagt, ein Elder Statesman, das Rap ist er, nicht mehr der Jüngste, und junge Leute haben ja eigentlich im Rap auch gar nichts mehr zu suchen. Hört man das dem Album an? Es ist tatsächlich kein Album von gestern, also auch wenn es natürlich, also es ist sein letztes Album, hat er gesagt, sein letztes Solo-Album. Ja. Trotzdem ist es kein Album, das irgendwie nach gestern schaut oder irgendwie total nostalgisch, melancholisch ist, sondern es ist schon total dem Jetzt verpflichtet, im Sound, in den Beats, in den Raps. Also das ist schon was ganz Besonderes, trotzdem natürlich mit einer gewissen Ruhe und einer gewissen Unaufgeregtheit, aber trotzdem geht es natürlich um, dass man viel Geld hat und reich hat und dass es einen alle anderen eigentlich mal können. Also das ist ein total faszinierender Mix aus der alten Straßenrap-Pose und trotzdem so Kanye West-mäßigen Luxus-Rap, und es gibt viele Tracks über Polizeigewalt und dann natürlich auch wieder Hedonismus. Also es ist ein richtig energetischer, vibrierender Mix aus allen möglichen Strömungen und im Grunde auch Hip-Hop-Strömungen der letzten 30 Jahre. Das Stück, was eben gelaufen ist, da, als das Mikro aus war, hast du gesagt, hört man so ein bisschen Motown auch. Also es ist schon auch musikalisch, was die Samples betrifft, ein kleiner Rückgriff für ihn. genau, ich weiß noch nicht mal, ob das ein Sample ist, weil Dre groß gemacht hat mit The Chronic, quasi nicht auf Sample zurückzugreifen, sondern wirklich live im Studio Instrumente einzuspielen, die dann also damals vor allem auf so P-Funk-Geschichten zurückgreifen, aber quasi wirklich Beats nicht zu samplen, sondern selber zu machen. Das ist, da ist er ganz groß, ist einer der Großen dafür, hat teilweise für kurze Geschichten richtig extra Piano gelernt, damit er irgendwelche Piano-Loops dahin bekommt. Und ich glaube, so wird die Nummer auch gemacht worden sein. Also quasi schon mit Motown im Hinterkopf, aber trotzdem selber gespielt. Dass jetzt Alben überraschend über Nacht veröffentlicht werden, das hat man in den letzten Monaten ja schon des Öfteren mal erlebt. Bei D'Angelo zum Beispiel, Kendrick Lamar. Was soll das eigentlich? Naja, das sind ja Künstler, die brauchen ja den Hype nicht, weil sie eigentlich der Hype schon selber sind, weil sie so eine große Fanbase haben und diese 48 Stunden, hey, in 2 Tagen wird mein Album gedroppt über Nacht, das ist ja im Grunde viel mehr wert als so eine monatelange Promophase, wie man sie im Deutschrap immer hat, ne, wo Leute dann im Grunde so ein bisschen am Ende müde sind und das Album dann eventuell sogar die Erwartung enttäuscht. Und wenn man das quasi auf Twitter einfach nur verkündet, hey, morgen Nacht kommt mein Album, dann sind natürlich erstmal alle geflasht und drehen durch und schreien vor Freude auf und dann kommt das Album und wenn es so gut ist wie Compton jetzt von Dre, dann ist das natürlich einfach ein richtiger Meisterschlag. Das heißt, wenn man sowas überraschend tut, dann kann das manchmal auch über vielleicht ein paar künstlerische Defizite hinwegtäuschen. Also jetzt bei dem Album ist es nicht so, also die ganze Welt wartet seit 15 Jahren auf ein Album von Dre, das Detox heißt. Das war quasi so, ne, der weiße Wal der Hip-Hop-Branche. Wann kommt es endlich? So ein bisschen das Chinese Democracy des Hip-Hops. Und Dre hat jetzt gesagt, nee, das lasse ich jetzt, das ist irgendwie nicht gut. Und stattdessen, das ist jetzt mein letztes großes Statement als Solokünstler. Und das war es dann auch jetzt quasi von mir. Hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass die Hip-Hopper viel, viel mehr verdienen, gar nicht mit Musik, sondern mit ganz vielen anderen Sachen. Dre ist ja nicht nur Musiker, sondern auch Unternehmer. Seine Kopfhörermarke, wie gesagt, die hat er für $3 Milliarden an Apple verkauft, über die jetzt auch dieses Album vertrieben wird. Ist das denn noch Musik oder schon Werbung? Also teils. Also jeder künstlerische Schritt muss auch ökonomisch Sinn ergeben, sonst wird man ja auch nicht der zweitreichste Mann in Hip-Hop. Und der reichste Mann, Jay-Z, der hat das ja vorgemacht mit dem Blueprint, dass man selber seine großen Multimilliarden-Dollar-Konzerne halt besitzt und damit halt quasi auch die Musikindustrie so ein bisschen in der Hand hat. Du hast vorhin NWA erwähnt, die waren ja sehr radikal und pro-schwarz. Damals ist denn Dre eine schwarze Erfolgsgeschichte? Ich meine, so her, diese fetten Summen, die er verdient. Es ist natürlich schon von Bedeutung, ne, wenn so schwarze Kids aus der Hood irgendwie zu Multimillionären werden. Andererseits, das kann man in einem Buch nachlesen, The Big Payback von Dan Charnas über das Hip-Hop-Biz, spürt die Community selbst von diesen Erfolgen, also konkret nicht so viel, höchstens als vielleicht ganz unerreichbares Image, dem man dann nacheifert und quasi, dass man Ziel vor Augen hat, ich möchte jetzt so werden wie Dre und Jay, aber ganz konkret nicht. Bis auf in diesem Fall hat Dre, glaube ich, angekündigt, die ganzen Erlöse aus dem Album so einem Art Center in Compton zu spenden. Also über diese Kanäle wird dann schon was zurückgegeben. Vielen Dank, das war der Musikjournalist und Hip-Hop-Experte Fabian Wolf über Compton, das neue Album von Dr. Dre. Hier ist nochmal Musik. Dr. Dre, Talking to My Diary. I just need y'all to bear with me for a minute while I talk about the pages of my diary. Yeah, listen up. I remember when I got started, my intention was to win, but a lot of shit changed since then. Some old friends became enemies in the quest of victory, but I made a vow, never let this shit get to me, I let it pass, so I consider that part of my history, and I'm strong, financially, physically, mentally, I'm on a whole nother level. And don't forget that I came from the ghetto. So a new house for my moms, that's special. I let you go and shop until your feet get tired. In a new Benz just for you to ride in. When I didn't have it, you provided.